Hallo und herzlich willkommen zum 123. Conncast Themenpodcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem neuen Sonderband Dead or Alive der Manga-Reihe Detektiv Conan. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite befinden sich der großartige Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Und der fantastische Johannes. Hallo Johannes. Oh, hallo. Und wie gesagt, wir besprechen heute alles rund um den neuen Detektiv Conan Sonderband Dead or Alive. Jetzt gerade frisch am 4. Juli bei Egmont Manga erschienen. Basiert diesmal wieder auf einer japanischen Vorlage, die am 18. Juli 2017, also vor fast genau 2 Jahren, in Japan erschienen ist. Dort hieß sie Zettai Setsumei Selection mit dem englischen Beititel Dead or Alive Selection, was im Japanischen verzweifelte Krise oder verzweifelte Situation ohne Ausweg bedeutet. Und damit das Thema dieses Bandes ein bisschen besser wiedergibt als Dead or Alive, wie wir in Gesprächen tatsächlich schon festgestellt haben. Denn es geht um Situationen, wo Charaktere in eine Krise geraten bzw. in Lebensgefahr geraten und man sich nicht weiß, kommen sie aus dieser Situation Dead or Alive wieder raus. Genau. Der Sonderband ist anders als im Japanischen, wo die Ziegel etwas lila waren auf dem Cover, beziehungsweise sehr helles Lila, im Deutschen in ein sehr dunkles Lila gehüllt. Der Detektiv Conan-Schriftzug in grün, dazu auch das Egmont Manga-Logo in grün und das Dead or Alive-Logo im Stile eines Polizeiabsperrbandes. Tatsächlich steht nur Dead or Alive drauf und auch im Impressum und allen anderen Stellen. Dieser Band heißt in Deutschland nur Detektiv Conan Dead or Alive, nicht Dead or Alive Edition oder Selection, sondern nur Dead or Alive. Ja, mir gefällt das Grün ganz gut. Freue ich, also ich finde dieses dunkle Ziegelsteinmuster mit diesem leichten Lila-Touch eigentlich sogar ein bisschen besser als das japanische Original, weil es einfach so eine düstere Stimmung vermittelt, die vielleicht ganz gut zu dem Titel passt. Genau, ja. Ich finde es auch angenehmer. Ja. Auf dem Cover sehen wir verschiedene Farbzeichnungen, die ein bisschen in der Collage zusammengestellt wurden. Da haben wir einmal den Conan aus Kapitel 500, die Ran aus Kapitel 380, ein Kapitel, was auch in diesem Band enthalten ist, und Toru Amuro und Shuichi Akai aus ihren Schlüssellochzeichnungen, bei Shuichi aus Band 37 und bei Amuro aus Band 75. Und im Hintergrund, ja, diesmal kein Manga-Hintergrund, sondern einfach ein Stockfoto von irgendwelchen Blitzen. Tatsächlich andere Blitze als im japanischen Original, scheinbar nicht dieselben Stockfotos, hat lizenziert gekriegt zu haben. Eine Kleinigkeit, die mir negativ auffällt am Cover, ist, dass das Bild vom Buchrücken so ein bisschen bei mir auf das Cover mit raufgedruckt wurde. Also, dass das nicht, dass ich sehe Cons Arm und Bein so ein bisschen auf dem Cover mit drauf, von vorne. Ja, ist mir auch aufgefallen. Es handelt sich vielleicht, ja, was würde ich sagen, vielleicht einen halben Millimeter, naja, Millimeter, ich weiß nicht. Ja. Ist schon deutlich zu sehen, wenn man sich den von vorne anguckt, diesen Überdruck quasi. Und wenn wir jetzt auch mal auf den Buchrücken gucken, dann sieht man auch, dass das Dead or Alive nicht zentriert ist deswegen. Also es ist auf der Seite zum Buchrücken hin ein bisschen weiter abgerückt. Ja, das ist wohl einfach, da ist einfach eine Kleinigkeit im Druck scheinbar schiefgegangen. Nicht das Schlimmste auf der Welt, aber so ein klitzekleines Mäkelchen ist das schon. Ja, wahrscheinlich ist da die Dicke vom Sonderband nicht richtig angepasst worden. Ja. Oder das da nicht richtig drauf gekriegt, wie es sollte. Ja, ist jetzt aber wie schon gesagt. Also ich habe es persönlich so jetzt nicht gesehen. Also jetzt, wo ich es weiß und hingeguckt habe, ja. Ansonsten finde ich, ist das so minimal, dass man das, wenn man den Band so ein bisschen von vorne schräg leicht hält, dann auch so gar nicht sieht. Mir persönlich gefällt ja diese Blitzfotogestaltung im Deutschen wesentlich besser, weil ich finde, die Blitze kommen bei uns wesentlich besser zur Geltung. Und ja, das Cover an sich finde ich auch sehr schön mit den Farbzeichnungen an sich. Ich finde, das wirkt sehr lebendig. Ja, das auf jeden Fall. Auf dem Buchrücken, wie gesagt, die Zeichnung von Conley leicht überragt, ist dieselbe wie auf dem Cover, wie so oft. Und auf dem Buchrücken auch das Übliche, der Conn-Schrift in der gleichen Farbe. Gosho Aoyama wird da auch nochmal gecredit und das Egmont-Manga-Logo. Auf der Rückseite Mystery, ebenfalls in grün. Egmont-Manga-Logo www.egmontmanga.de. 6 Euro in Deutschland, 6,20 € in Österreich. Und im Schlüsselloch sehen wir Jinpei Matsuda in seiner Schlüssellochzeichnung von Band 36 in einem leicht anderen Ausschnitt. Das heißt, wenn ihr jetzt mal euren Band 36 aus dem Regal holt und das vergleicht, dann seht ihr, aha, da wurde ein bisschen mehr rangezoomt. Im Original wirft er ja gerade einen Schraubenzieher hoch. Das sieht man jetzt nicht und seinen Unterkörper sieht man auch nicht. Dafür sieht man mehr von seiner Frisur. Ja, für die Matsuda-Fans jetzt können sie immer abwechselnd diese Zeichnungen ansehen, haben immer ein bisschen was Neues auf beiden. Und eine Beschreibung, die eben betont, dass es in diesem Band um Lebensgefahr geht und dann kurz sagt: gefährliche Mission, Duelle mit der schwarzen Organisation sowie Hochspannung mit Heiji und Kasua, Shuichi Akai und Toru Amuro. Womit wir auch so ziemlich alles abgedeckt haben, außer den ersten Fall im Alten Schloss, da kommen wir gleich noch zu, der findet hier nirgendwo so richtig Erwähnung. Heiji und Kasua auch nur im Text und der Rest des Bandes ist ja gut durch die Farbillustration abgebildet. Schlagen wir den Band auf, haben wir erstmal eine weitere Titelseite, Detective Conan, Dead or Alive Selection, Gosho Aoyama Presents. Ja, Detective Conan in Englisch, Selection mit dabei, wurde vermutlich so aus dem Japanischen irgendwie wieder übernommen. Auch mit dem Gosho Aoyama Presents, das machen ja die Japaner immer, auch mit den Betonungsstrichen. Ja, und im Hintergrund, wie ich finde, eine sehr schön stilisierte Version von dem Conan vom Cover. Hat man ja öfter mal so, dass das Motiv vom Cover eins davon nochmal in Schwarz-Weiß auf der Innenseite, auf der ersten zu sehen ist. Hier, wie das hier gemacht wurde in Schwarz-Weiß und mit den Streifen drüber, finde ich das sehr schön stilisiert. Ich dachte, ich war mir erst am Anfang unsicher. Ich fand es auch schön, aber da habe ich mich gefragt, na, ist das vielleicht ein Druckfehler oder so? Naja, gut, aber der Titel, der hat ja keine solche Fehler. Habe ich mir gedacht, na, dann wird es wohl Absicht sein. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, ja. Ja, ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt hier eine rein weiße oder schwarze Seite mit dem Titel davor hätten. So ist das schon, ja, passend im Stil gehalten. Auf den nächsten zwei Seiten erwartet uns die Charakterübersicht, die wir jetzt schon so ein bisschen gewöhnt sind von den Sonderbänden. Dead or Alive, die Hauptakteure. An den Seiten, das fällt mir auch jetzt tatsächlich erst auf, wo ich drauf achte, auch wieder Detective Conan auf Englisch und Dead or Alive Selection. Alles aus dem Japanischen übernommen, vermutlich, aber ja. Ist Okay. mir auch auf, also mir ist es aufgefallen beim Lesen und da habe ich, naja, was heißt gestört, aber es ist halt dieser Käse, den wir schon mal angesprochen hatten, dass wenn man das irgendwie nicht einheitlich gestaltet, da kommt es halt zu so, ja, Ungleichmäßigkeiten, sage ich mal. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte es dann jetzt auch im Englischen belassen, weil dann jetzt irgendwie Detektiv Conan, Dead or Alive, dann wieder auf Englisch, also das erst Detektiv auf Deutsch, Conan, Dead or Alive auf Englisch und dann Selection wieder. Ha, ich weiß nicht, das wäre auch komisch gewesen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich die bessere Entscheidung, es so zu lassen. Oder man hätte einfach Detektiv Conan und Selection weggemacht, sodass da nur Dead or Alive steht. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt so viel besser gewesen wäre. Was ich auf jeden Fall positiv fand auf der ersten Seite war, dass in diesen Fenstern von Ran und Conan deutsche Sprechblasen eingefügt waren. Das hat mir gut gefallen. Ja, die ewige Diskussion, wir werden auch noch sehen, in diesem Band, wenn man jetzt hofft, ach, hier wurden doch Sprechblasen in den Übersichtsseiten eingedeutscht, ist das jetzt auch im restlichen Band? Schauen wir mal. Jedenfalls, schön, dass man es hier gemacht hat, vor allem, weil für Shinichi ja auch so ein nettes Panel ausgesucht wurde aus dem Band, was perfekt für so eine Übersichtsseite geeignet ist. Genau. Ran, Conan, Shinichi, Haibara, Detective Boys, Professor Agasa, Kogoro, Heiji, Kasua, Shuichi Akai, Toru Amuro, Miwako Sato, Takagi, Jin, Shiratori, Megure, Wodka, Sonoko und Masumi werden hier auf diesen Seiten vorgestellt, womit wir so ziemlich alles abgedeckt haben. Es sei denn, man braucht jetzt für die Stadt als Geisel unbedingt noch ein Profil von Yumi Miyamoto, aber ich glaube, wir sind mit dem, was wir hier bekommen, relativ gut informiert und können eine Seite weiterblättern zum Inhalt von Detective Conan, Dead or Alive Inhalt. Gosho Aoyama wird hier auch mal wieder gecredited. Scheint so, als hätten sie da den Schriftzug einfach. Es ist auch auf der ersten Seite so, tatsächlich. Fällt mir jetzt auch erst auf, dass da immer das Gosho Aoyama mithängt. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich nur ein Logobild, was sie auch aufs Cover gepackt haben, wo das einfach mit drin ist. Naja. Wir haben hier sechs Akten, deren Titel sich an den Namen der deutschen Anime-Episoden orientieren. Akte 1, das Geheimnis des alten Schlosses. Akte 2, der Fall der Sirene. Akte 3, eine Stadt als Geisel. Akte 4, der stumm zurückgelassene Beweis. Wer die anderen Podcasts gehört hat, weiß, dass ich und wir alle dem so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, dass man in diesem Fall zu der stumm zurückgelassene Beweis Teil 3 bis 5 gemacht hat, anstatt den japanischen Titel Kontakt zur schwarzen Organisation umzusetzen. Aber naja. Akte 5, die Detektei wird belagert. Und Akte 6, Lieferservice süß und kalt. Da hat sich Egmont Manga, weil es diese Episoden ja noch nicht auf Deutsch gibt, an den japanischen Titel orientiert. Und eben. Dementsprechend sind die Kapitel aufgeführt. Wir haben hier also in sechs Fällen 25 Kapitel. Und dann unten noch eine Übersicht über die Extra-Seiten. Story-Übersicht 1, Parade in Gefahr. Story-Übersicht 2, der stumm zurückgelassene Beweis, Teil 1 bis 2. Und dann noch Dead or Alive, die besten Szenen 1, 2 und 3. Zu denen kommen wir dann, wenn sie im Band jeweils platziert sind. Und ich würde mal sagen, wir fangen an, die Fälle kurz zu besprechen. Und da geht's auch schon los mit dem Geheimnis des alten Schlosses und darüber erzählt euch jetzt Johannes ein bisschen was. Ja, also da es sich hier natürlich um eine Episode oder einen Fall handelt, der auch schon im deutschen Anime zu sehen war und der jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, abgehandelt wurde in Band 20 und Band 21, ist er der meisten wahrscheinlich schon geläufig. Daher werde ich nur die Zusammenfassung hier ein bisschen kürzer halten. Es geht um die Detective Boys, die mit Ai Conan und Professor Agasa unterwegs sind. Zum Zelten, allerdings hat Professor Agasa das Zelt vergessen und Ayume ja, äußert schon den Wunsch, vielleicht können wir ja in einem Schloss schlafen. Und wie das so der Zufall will, taucht auch ein Schloss auf, das wohl ein Adliger oder ein sehr reicher Mann hat aus Europa abbauen lassen und dort neu aufbauen lassen. Und das natürlich sehr eindrucksvoll wirkt und Genta macht sich gleich auf den Weg, auf das Grundstück dieses Schloss zu erkunden. Wird allerdings recht schnell am Tor gestoppt von dem Gärtner. Und als der Gärtner mit Professor Agasa schimpft, taucht der heutige Hausherr dieses Schlosses auf von der Familie Mamiya. Der erfährt, dass Professor Agasa ein Wissenschaftler ist und das begeistert ihn direkt und er beginnt ein Interesse daran zu entwickeln und lädt sie daher zu sich ein und sie dürfen in dem Schloss übernachten. Und ja, auf dem Schlossrasen befindet sich ein riesengroßes Schachfeld, das die Detective Boys bemerken, wo Schachfiguren angereiht sind und sie erfahren, dass der ehemalige Hausherr, als er damals gestorben ist, in seinem Testament verfügt hat, dass das Schachfeld nicht verändert werden darf und dass das so gepflegt werden soll und damit es erhalten bleibt und dass es dort also eine Art Rätsel gibt. Darüber erfahren sie. Sie treffen auf den Sohn der verstorbenen Hausherrin, der auch gerade diese Schachfiguren inspiziert. Und ja, sie be betreten das Schloss, treffen dort auf eine ältere Dame, die schon 83 ist und im Rollstuhl sitzt und scheinbar schon ein bisschen, ja, wie sagt man, geistig verwirrt ist, scheinbar an Alzheimer leidet. Und ja, spricht nochmal ein bisschen über dieses Rätsel von dem Schloss, was Conan und Professor Agasa sehr hellhörig werden lässt. Allerdings kommt es nicht weiter zur Ausführung, denn ihre Tochter, die eigentlich verstorben ist, erwartet sie wohl und geht in ihr Zimmer zurück. Und ja, dann machen sich die Detective Boys auf den Weg nach oben und schauen von einem Fenster aus auf den Garten und auf diese Schachfiguren, die dort unten sind. Und Conan vermutet natürlich direkt einen Code. Und ja, Genta und Mitsuhiko machen, naja, wie soll man das sagen, ein bisschen Blödsinn. Also Genta fällt fast aus dem Fenster. Und Conan rennt dann hinüber. Und er bemerkt, dass die Abstände zwischen den Fenstern nicht ganz richtig sind. Und vermutet einen Geheimgang. Und dort ist auch eine Uhr, die er dann betätigt, die einen Mechanismus auslöst, die ihn in seinen Geheimgang hineinbefördert. Und während er diesen Geheimgang erkundet, stößt er auf eine Leiche. Und tja, die Detective Boys, die machen sich Sorgen, weil Conan auf einmal plötzlich verschwunden ist. Doch es wird von dem Gärtner bzw. dem Hausherrn nur eingeredet, dass er vielleicht nur auf die Toilette ist. Weshalb sich die Detective Boys dann im Schloss auf die Suche machen. Und essen dann erstmal zu Abend, packen aber Conan ein bisschen was zu essen ein. Die Großmutter taucht wieder auf und spricht wieder von dem Schatz. Sie ma machen sich weiterhin ein bisschen Sorgen um Conan, erfahren von einem Brand, wo viele Familienmitglieder und Bedienstete gestorben sind. Und tja, kurzerhand machen sich dann alle auf die Suche nach Conan. Und auf dieser Suche, wie sollte es anders sein, ja, verschwinden noch ein paar mehr Leute, angefangen mit Professor Agatha, der versucht, über ein Telefon die Polizei zu informieren, entdeckt dabei Connens blutverschmierte Mütze und stößt auch auf einen Geheimgang, wird dort niedergeschlagen. Und ja, auf einmal ist auch Professor Agatha verschwunden. Dann macht sich Ai mit den Detective Boys weiter auf den Weg, auf die Suche, wo denn die beiden abgeblieben sind. Es entwickelt sich so, dass immer mehr von den Detective Boys verschwinden. Und ja, wie der Fall ausgeht, das könnt ihr euch dann selber durchlesen. Und ja, eine Bewertung zu diesem Fall. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch was zur Aufmachung dieses Falls sagen. Was mir aufgefallen ist, als ich die erste Seite aufgeschlagen habe, also es geht jetzt schon so in die Bewertung mit rein, ist, dass gut, der Zeichenstil, der ist natürlich schon ein wenig älter. Das war in Band 20, ging dieser Fall los. Aber allerdings war hier irgendwie die Farbe oder die Schattierung, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll, sehr dunkel, sehr dick. Ich habe mir nochmal dann den Band 20 als Vergleich daneben gelegt und es ist tatsächlich so, dass man sehr viele Schatten, also sehr viel mehr Schatten hat in diesem Band auf den Gesichtern und auch, dass die Schrift wesentlich dicker ist in diesem Sonderband. Und das ist mir tatsächlich eher negativ aufgefallen, muss ich sagen. Was ich dazu gleich noch sagen wollte, ist auch, dass das wieder so ist, dass an solchen Stellen und auch an anderen Stellen im Band die Tinte verwischt ist, die schwarze Tinte, teilweise von den Buchstaben, aber auch so, wenn man sich zum Beispiel eben den Titel von Fall 1, Akte 1 ansieht, Einladung ins Schloss, dann sieht man die weiße Umrandung, ist nicht sonderlich weiß, sondern die ist schon Dunkel. ziemlich dreckig von der Tinte quasi. Und auch jetzt zum Beispiel, wo ich das ganz auf den ersten Blick sehe, ist bei Halberas, wie schnell doch aus Traum Realität wird. Da ist irgendwie bei mehreren Wörtern die Buchstaben, die Tinte ein bisschen verwischt. Beim M aus Traum zum Beispiel, am S vom Aus. Was im Band nicht so oft passiert, aber doch ab und zu mal. Und diese Probleme hatte Egmont ja eigentlich zwischendurch mal in den Griff bekommen. Mit der Druckerschwärze und so. Aber jetzt, teilweise in diesem Band, ist es wieder leider ein bisschen ins Auge gefallen. Ja, also mir ist es gerade in diesem Fall natürlich, weil es auch die erste Seite oder der erste Fall ist, den man ausschlägt, fällt einem das auch irgendwie direkt ins Auge. Also ich habe mir dann direkt den Band 20 genommen. Es ist schon was, was man sieht, muss man sagen. Und gerade also in den späteren Fällen hatte ich den Eindruck, vielleicht auch weil der Zeichenstil sich da geändert hat, wurde es besser. Aber in dieser ersten Akte quasi, ja, ist mir das unangenehm aufgefallen. Zum Fall selbst muss ich sagen, finde ich sehr gelungen, dass er dabei ist, auch wenn er auf der Rückseite keine Erwähnung gefunden hat, weil er einfach hier diesen Thrill hat. Gut, dass jetzt Conan und wahrscheinlich Professor Agatha nicht sterben, okay, wenn man das jetzt nur auf das Dead oder Alive bezieht, aber wenn man im Hinterkopf behält, es geht hier um diese riskanten und waghalsigsten Fälle, wo Conan ja wirklich ja, Gefahr gerät, also es wurde ja wirklich niedergeschlagen, wurde am Kopf verletzt, Professor Gasser auch. Das ja, hat so einen gewissen Thrill. Jeder, der den Fall kennt, ich denke mal, der ist auch jedem irgendwie in Erinnerung geblieben. Und ja, denke ich, passt dadurch ganz, ganz gut rein. Mir hat dieses Setting gefallen, dass es immer weniger Leute werden. Es ist natürlich ein klassischer Mystery-Fall. Deswegen insgesamt fände ich ihn sehr gut und sehr gelungen in dieser Collection. Wie seht ihr das? Ja, würde ich mich anschließen. Also auch zum Punkt Dead or Alive passt der, ist der sehr gut gewählt, weil wir hier wirklich die Situation haben, dass eigentlich Conan und der Professor und eben auch die anderen Detective Boys, ich sag mal, mit ein bisschen weniger Glück, sondern eher im Unglück, dann wären die wirklich alle gestorben da, weil der Täter wirklich nicht zimperlich drauf ist und die wahrscheinlich ohne zu zögern umbringen würde, ja, würde er machen, weil er hat ja bereits in der Vergangenheit schon so einige Leichen auf sich geladen und deswegen ist er hier sehr gut gewählt mit dem Thema Dead or Alive und ja, auch die Erzählweise des Falles an sich fand ich sehr spannend, dieses Setting mit dem alten Schloss und dann erkunden sie das und dann die ganzen Geheimgänge und dann wie sich dann am Ende nur noch Ayumi und Aida durch dieses Gewölbe kämpfen, weil die anderen alle irgendwie verschwunden sind. Und ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, von daher sehe ich hier eigentlich keine Probleme und dem Eröffnungsfall dieses Bandes hier durchaus schon 5 von 5 Brötchen zu geben, weil er wirklich sehr spannend zu lesen war und es gab eigentlich keine Langeweile und man hat echt mitgefiebert und gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert den Leuten nichts, hoffentlich überleben alle so, richtig wie im Film quasi. Ja, wie gesagt, ein sehr starker Fall. Nicht umsonst gilt als einer der stärksten Fälle in Detective Conan und wird bei vielen Fans wahrscheinlich auch in so einer Top 10 der besten Fälle, die definitiv mit drin landen. Für diesen Sonderband finde ich ihn auch, gerade wenn man auf dieses eben verzweifelte Situation ohne Ausweg, verzweifelte Krise und sowas, passt er hier auch perfekt rein. Was mir auch noch besonders gefällt, ist der relativ starke Fokus auf Haibara und Ayumi, gerade gegen Ende. Vielleicht auch die Kinder allgemein, aber der größte Fokus liegt hier schon wirklich auf den beiden Mädchen, was nicht so oft in der Serie passiert. Und nicht umsonst haben wir uns alle gefragt, warum dieser Fall nicht in der Sherry Edition mit drin ist, obwohl ja zum Beispiel auch die Farbseite das Cover von der Sherry Edition ist. Aber nun gut. Für ein anderes sehr passendes Thema hat der Fall dann doch noch seinen Weg in einen Sonderband gefunden, der auch in Deutschland käuflich zu erwerben ist. Deswegen keine Probleme, toller Fall, toller Start in diesen Sonderband. Wir haben keine Sonderseite zwischen diesem Fall und dem nächsten. Deswegen geht es nahtlos weiter mit Johannes, der uns etwas über Akte 2, den Fall der Sirene, erzählt. Ja, und zwar sehen wir hier Kogoro, der zusammen mit Heiji, Kazuha, Ran und Conan sich auf den Weg machen zu einer berühmten Insel, die auch die Insel der Meerjungfrauen genannt wird. Zunächst unterhalten sich die beiden, Heiji und Kogoro, noch ein wenig, denn wir steigen hier so quasi ein bisschen, also wirklich nur ganz, ganz klein wenig ins Geschehen ein. Vorher gab es den Fall, bei dem Heijis Mutter in die Detektei aufgetaucht ist mit einem Bild. Und nichts als Lügen aufgetischt hat, so hieß auch dann die Anime-Episode, in der sie dann versucht hatte, oder Kogoro zu beauftragen und belogen hatte und ihre wahre Identität nicht preisgegeben hatte. Und darauf wird nochmal kurz Bezug genommen. Und ja, dann steigen wir aber schon gleich in den Fall ein über die Insel der Meerjungfrauen. Und Heiji berichtet dann, dass er ein Auftragsschreiben erhalten hat, worauf drin steht: Die Meerjungfrauen wollen mich töten, bitte hilf mir, mit einer Telefonnummer. Und Heiji berichtet, er hatte diese Telefonnummer auch angerufen, allerdings nur Schluchzen und Meerrauschen gehört. Und interessant an dem Brief ist auf jeden Fall, dass er nicht an Heiji selbst, er war zwar an Heiji adressiert, aber im Briefkopf stand nicht Heiji, sondern vielmehr ging es um Shinichi Kudo, der dort in dieser Briefkopfanrede angesprochen wurde. Und ja, sie machen sich dann auf die Suche nach den Absender Saori Kadowaki, die auf der Insel leben würde. Allerdings, ja, ist sie nicht aufzufinden, ist schon seit ein paar Tagen vermisst. Das sorgt allerdings nicht für große Verwirrung oder Ängste. Warum, das erfahren wir dann später noch. Sie erfahren allerdings, dass zeitgleich ein großes Fest auf dieser Insel stattfindet, bei dem eine heilige Frau, eine heilige Person, die schon über 100 Jahre ist, alt ist, einen sogenannten Pfeil der Sirene verschenkt oder verlost über eine Tombola. Und um diesen Pfeil ist dann ein Haar der alten Frau gewickelt. Und das soll ewiges Leben bringen. Und diese Frau soll von Meerjungfrauenfleisch gegessen haben. Und ja, sie treffen in einem Souvenirladen, zu dem sie geschickt werden, auf eine Jugendfreundin von Saori, die dann berichtet, naja, wenn sie verschwunden ist, bedeutet das erstmal nicht so viel, weil der Vater ein Trunkbold ist und sie öfter schon mal von zu Hause ausgebrochen ist. Oder ja, genau, also wenn man abgehauen ist. Und ja, dann bekommen sie aber den Tipp, sie könnten ja mal am Tempel vorbeischauen, dort lebt noch eine Jugendfreundin mit Saori, die vielleicht behilflich sein kann auf der Suche, die dort in dem Tempel arbeitet, in dem auch die heilige Person, ihre Urgroßmutter, diesen Pfeil verschenkt. Und im Tempel angekommen werden sie erstmal darüber aufgeklärt, dass die Urgroßmutter schon 130 Jahre alt sein soll. Und ja, Kogoro fragt erstmal, was es denn mit dieser Legende auf sich hat, mit den Meerjungfrauen. Allerdings ist es so, dass Kimi sagt, das ist alles nur Lug und Trug, das ist von den Medien so hochgepusht worden. Und sie fragen dann, wie es denn mit Saori ist, wo sie hin sein könnte. Und Kimi berichtet halt, dass sie sehr aufgelöst gewesen ist, weil sie den Pfeil der Sirene verloren hat und dass das der Sage nach großes Unglück nach sich ziehen wird. Und dann taucht eine weitere Jugendfreundin am Tempel auf, Toshimi, die berichtet, ja, diese Sage, die gibt es wirklich und die stimmt auch. Und sie kann verstehen, dass sie so nervös war, weil sie diesen Pfeil verloren hat. Und sie berichtet, Toshimi berichtet von einer Leiche, die womöglich einer Meerjungfrau gehört hat, die gefunden wurde auf dem Tempelgelände und dass das alles mit dieser Sage zusammenhängt. Und es taucht ein weiterer Jugendfreund auf, Rokuro, der irgendwie auch mit, natürlich auch mit Saori dann befreundet ist und versucht aber diese Geschichte irgendwie, das Gespräch da abzuwürgen. Und Kimie übergibt daraufhin Ran und Kazuha noch ein Los von der Tombola zum Gewinn des Pfeil der Sirene. Und deshalb begeben sie sich am Abend zu dem Fest. Und dort taucht diese alte Person auf. Und tatsächlich gewinnt Kazuha einen von diesen Pfeilen, genauso wie die Jugendfreundin von Kimie. Und als es dann zu der Übergabe des Pfeils an einem Wasserfall kommen sollte, taucht allerdings der Vater von Saori auf. Und ja, Toshimi ist irgendwie verschwunden. Und naja, die Übergabe für der Pfeile findet trotzdem statt. Doch als dann ein Feuerwerk gezündet wird, sehen sie die Leiche von Toshimi im Wasserfall, wie sie dort erhängt wird. Und natürlich begeben sich Heiji, Kogoro direkt auf die Suche, versuchen zu ermitteln, ob es nur ein Unfall war oder ein Mord. Aber wenig später auf der Trauerfeier geschieht ein weiterer Mord und die letzte Jugendfreundin von Kimie wird auch ermordet gefunden, wie sie in Fischereinetzen hängt. Und stellt sich natürlich die Frage, ob das die Sage der Meerjungfrau ist, weil sie alle natürlich einen Pfeil hatten, den sie offensichtlich wieder verloren haben. Und ja, dann ermitteln die natürlich und versuchen dieser Mordserie dann auf den Grund zu kommen. Und ja, das ist soweit zum Inhalt des Falls, wie es weitergeht. Ja, lest euch am besten selber durch, wenn ihr den Fall nicht schon kennen solltet, denn auch hier handelt es sich um einen Fall, der ja sehr eindrucksvoll ist, der vielen Zuschauern oder Lesern im Gedächtnis geblieben sein sollte. Zum einen, weil es natürlich ein Heiji-Fall ist, zum anderen, ein Fünf-Kapitel-Fall und ja, sehr eindrucksvoll. Auch die Geschichte dahinter. Es ist wieder ein Fall, der sehr in dieses Mystery-Setting sehr gut reinpasst. Und wo er nicht, vielleicht nicht so gut reinpasst, ist in diese Selection, also mit diesem Dead or Alive, ich weiß nicht. Also wenn man das jetzt auf diese waghalsigen Fälle beziehen würde, oder die riskantesten, da sehe ich das eher nicht so. Aber wenn man das nur auf das Dead or Alive bezieht, in Bezug auf Kimie und ihre Großmutter, wer ist jetzt tot und lebendig und wie wird da über Personen getauscht, dann passt da eigentlich wieder ganz gut rein. Also ich bin dann so ein bisschen unentschlossen. Vom Titel her würde ich sagen ja, aber wenn man diese Unterschrift, dass es hier um waghalsige Fälle geht, ich weiß nicht, dann gut, Heiji hatte so seine Szene mit Kasua und dem Pfeil, der in seine Hand gerammt wurde, wo sie an der Klippe hängen. Das war sicherlich eine waghalsige Sache, aber ansonsten, ja, bin ich da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Wie geht's euch? Ich finde, wenn man auch gerade die zweite Zeile eben nimmt, in brenzlige Situation oder sogar Lebensgefahr, wird ja hier auch nochmal präzisiert, und eben mit der Kenntnis des originalen japanischen Titels, eben der eine verzweifelte Situation ohne Ausweg und eine verzweifelte Krise bezeichnet, finde ich eigentlich diese Szene mit Heiji und Kasua in Lebensgefahr so sinnbildlich fast. Das ist so eine der Szenen, wenn man so sagen würde, so. Wenn man mir sagen würde, irgendwie, was ist so eine verzweifelte Situation, wo es um Leben und Tod geht, in Detektiv Conan, dann fällt mir zum Beispiel dieser ein. Als eine ganz sinnbildliche. Deswegen finde ich, dass dieser Fall insgesamt sehr gut in diese Collection passt. Ja, ich sehe mich da eher auf der Seite von Johannes. Also klar, die Situation von Heiji und Kasua ist lebensgefährlich, klar, weil sie da an diesem Ast und diesem Baum da hängen. Aber ja, mir persönlich hat dann noch so, ich meine, das erfahren wir nicht, das erfahren wir auch nicht in der Origin, in dem anderen Manga-Band, hat so ein bisschen gefehlt, wie sie sich dann aus dieser Situation wieder rauswinden oder halt, wie sie dann da am Ende quasi dann doch in dem Raum da stehen, wo Kogoro den Fall löst. Da sind sie dann alle ziemlich lediert und stehen dann da, aber man hat halt nicht gesehen, wie sie sich aus der Situation retten. Und ich fand, der Fall stand in der Story dann mehr im Vordergrund und so, ja, so richtig vom Thema waghalsige Situation und Lebensbedrohlichkeit fand ich, ja, kam aufgrund der Tatsache, dass es halt sich halt mehr um den Fall ging, und diese Situation, diese Lebensbedrohlichkeit nur eben in 2 bis 3 Seiten abgehandelt wurde, fand ich, kam das nicht so auf in dem Fall. Also klar kann man den Fall hier mit erwähnen, mit in die Selektion oder in den Band mit reintun. Habe ich persönlich auch nichts gegen, aber für mich zählt er zu den schwächeren Fällen, sagen wir mal so, was jetzt das Thema Dead or Alive, brenzliche Situation anspricht. Also ich denke, der Fall hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in dieser Selection. Aber ich hätte das tatsächlich mehr auf Kimie abgestellt, einfach durch dieses Setting, dass ihre Mutter schon die Rolle der heiligen Person übernommen hat, die gestorben ist. Dann hat sie diese Rolle übernommen, dass das mehr so dieses Dead or Alive ist, so wer von denen lebt jetzt, wer hat diese Rolle übernommen und dass sie ihren eigenen Tod vorgetäuscht hatte. Allerdings handelt es sich ja dabei um einen Nebencharakter und nicht so sehr um Hauptcharaktere, deswegen. Ja, also würde ich auch eher sagen, also ich denke, ich hätte ihn auch mit reingenommen, den Fall, in diese Selection. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Also sie kommen sicherlich am Ende nochmal zu einer Auswahl von Fällen, die wir vielleicht doch eher hätten reingenommen. Und da wäre mir vielleicht auch der ein oder andere Fall lieber gewesen als dieser Fall. Das können wir am Ende gerne nochmal besprechen. Ansonsten, wie gesagt, er hatte halt durchaus seine Daseinsberechtigung, aber auch im Vergleich zum vorherigen würde ich sagen, es war der Fall eher ein bisschen schwächer. Ich finde, ich glaube halt wirklich, dass der Original, die Intention des Originaltitels und der Auswahl, die die Japaner hier getroffen haben, eben darauf abzielt, dass eben ein Charakter in eine Situation gerät, wo er dead or alive wieder rauskommt. Also es geht, glaube ich, eher um die Lebensgefahr als unbedingt um das mit, was jetzt hier zum Beispiel mit Kimie ist und Mikoto-sama. Deswegen finde ich diesen Fall hier vollkommen angemessen in der Collection. Ganz, also ganz abgesehen natürlich davon, dass wir, glaube ich, alle finden, dass das auch eine der besten Fälle ist, die es in Con bisher gegeben Ja, hat. definitiv, ja. Das sollte jetzt nicht rüberklingen, als wäre der Fall schlecht, sondern vielleicht höchstens ja die Einordnung in diesen Sonderband, aber da kann man ja auch geteilter Meinung sein. Ja, und das sind wir hier auch insgesamt so ein bisschen. Aber wir würden, aber ich glaube, keiner von uns würde sagen, beziehungsweise keiner von uns sagt natürlich, dass dieser Fall hier deplatziert wirkt. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch. Sherry Edition, man muss es immer wieder ansprechen, Ja, wo man leider. gesagt hat, okay, dieser Fall gehört hier einfach überhaupt nicht rein. Der hat hier einfach keinen Sinn. Und so sehen wir das ja nicht, habt ihr ja gerade gehört, aber nochmal so. Als kleine Zusammenfassung nicht falsch verstehen, so ist das gemeint und nicht anders. Nach diesem Fall bekommen wir die ersten zwei Sonderseiten zu lesen, denn es wird für uns zusammengefasst, der Fall Parade in Gefahr. Ja, der dreikapitelige Manga-Fall direkt vor dem nächsten, vor der nächsten Akte. Ja, ich habe mich gefragt, hätte man das nicht auch machen können für den Fall vor der Sireneninsel mit Shizuka Hattori, was ja Johannes auch schon angesprochen hat. Aber wenn man sich auch die, wenn man sich diese Zusammenfassung ansieht und die andere, dann ist es ja so, dass diese Story-Zusammenfassung es eher um Fälle geht, die wirklich direkt verknüpft reinleiten und nicht einfach nur Prologfälle. Und deswegen, ja, glaube ich, braucht man vor Fall der Sirene keine zwei Sonderseiten. Hier haben wir sie eben bekommen, Parade in Gefahr, auch der deutsche Anime-Titel. Und hier wird auf zwei Seiten relativ ausführlich, aber doch kurz angerissen. Relativ ausführlich und doch kurz, aber ja, kurz und knapp auf zwei Seiten. Ist auch schon wieder. Egal. Es ist für zwei Seiten relativ viel, aber insgesamt kurz und knackig. So. Mit vielen Panels, so Kästchen, Ausrufezeichen, Schlüsselszene und alle Texte wurden eingedeutscht, außer eben die japanischen Sprechblasen, die hier alle nicht eingedeutscht wurden. Und ich finde die Beschreibung ganz nett. Es verrät, es beschreibt den Fall nur so und verrät aber nichts von der Auflösung tatsächlich so wirklich und lässt auch hier zum Beispiel die Frage mit Takagi und Satos Gespräch am Ende, was wird Takagi erwidern, wird hier mit einem Fragezeichen belassen und nicht aufgeklärt, bevor es in den nächsten Fall geht. Das heißt, quasi wie wir auch unsere Zusammenfassung machen, wir reißen das alles an, aber lösen nicht direkt auf, auch wenn wir ziemlich weit gehen in der Beschreibung. Ja, das ewige Thema japanische Sprechblasen brauchen wir, glaube ich, nicht schon wieder aufmachen. Ich fände es immer noch schön, Ich auch, wenn es das mal ja, gäbe. ich auch. Ja, ich würde auch sagen, gerade hier in so einer Zusammenfassungsszene sind die deutschen Sprechblasen auch angemessen, weil hier ist das ja wirklich, du kriegst eine Inhaltsangabe zu dem Fall und du erfährst, worum es geht und eben mit den deutschen Bildern, sage ich mal, würdest du noch mehr verstehen von der Zusammenfassung. Ja, das denke ich auch. Und ich möchte auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Lasse eben angesprochen hat mit der Zusammenfassungsseite, dass es die erste Story-Zusammenfassung ist. Es hätte sich angeboten, vor dem Fall der Sirene, Fall noch eine Story-Zusammenfassung zu machen. Aber da hätte ich sie auch nicht als notwendig erachtet. Also ich finde es nicht schlimm, dass da keine ist. Hier habe ich sie aber allerdings als notwendiger erachtet, die Zusammenfassung, um da reinzukommen. Wie das war mit Matsuda, wie das sich ja, begonnen hat zu entwickeln, dieser Fall, ja, schien mir schon notwendig zu sein, muss ich sagen. Und ich hatte, als ich angefangen habe zu lesen, doch noch meine Probleme, den alten, obwohl diese Zusammenfassung da war, doch noch ein bisschen Probleme, den Einstieg zu finden. Aber gut, ja, das war dann vielleicht mein Problem. Aber auf jeden Fall notwendig, dass man das hier eingebaut hat, denke ich. Ja, gerade weil der Fall ja auch quasi mit so einem halben Flashback, Ja. beziehungsweise so relativ kontextlos nochmal auf den vorigen Fall auf eine Szene eingegangen wird. Und was bei Con ja tatsächlich sehr selten passiert, dass das so nötig ist, dass man es im Zusammenhang liest. Ja, genau, gerade deswegen auch diese die Infoseiten finde ich hier auch sehr angemessen. Gut, und jetzt haben wir schon quasi die ersten zwei Seiten angerissen, aber bevor wir dann noch weiter irgendwie reinschlittern können, gibt uns jetzt erstmal Olli eine Zusammenfassung von Akte 3, eine Stadt als Geisel. Ja, wie schon angesprochen, ist die Zusammenfassung halt ein guter Einstieg in diese. Und wir bekommen halt auch nochmal zu sehen, wie Takagi halt in der Verkleidung ja zu sehen war. Und dann knüpfen wir quasi mit Miwako und den Detective Boys halt an diesen ja vorigen Fall an Parade in Gefahr, weil da eben dann die Kinder sozusagen sich zu dem Tatort nochmal begeben, wo sich eben das Ganze ereignet hat, was eben in der Zusammenfassung alles passiert ist von Parade in Gefahr. Sie sind eben wieder auf dieser Straße. Dort sehen wir dann jetzt in Miwakos Erinnerung nochmal die Szene, wie sich das mit Matsuda damals abgespielt hat, wie er neu in die Polizeieinheit gekommen ist, wie er Sato als Mentorin zugeteilt wird und wie sie ihm alles zeigen soll. Und dann ja, kommt es eben auch zu dem Drohbrief oder Drohfax mit dem Rätselspruch, wo dann eben der Bombenleger eine Bombe ankündigt und dann eben mit diesem Rätselvers das verschlüsselt. Und dann finden sie relativ schnell aber eben heraus, was damit gemeint ist. Und Matsuda, der ja vorher bei der Bombenentschärfungseinheit war, ja, widmet sich sozusagen dem Entschärfen dieser Bombe und ja, würde das auch rein theoretisch ohne Probleme schaffen, wenn der Täter nicht eine kleine Vorrichtung installiert hätte und sozusagen ja, dem Matsuda, der eben in der Riesenradkabine, wo die erste Bombe zu finden ist, eingeschlossen ist, teilt er über das Display mit, ja, es gibt noch eine weitere Bombe und wenn du die entschärfen willst, dann musst du den Hinweis lesen, der eben 3 Sekunden vor Explodieren dieser Bombe auf dem Display erscheint. Und weil dadurch noch wesentlich mehr Menschen sterben würden, weil natürlich das Gebiet um das Riesenrad schon evakuiert ist, ja, sagt Matsuda hier, ich kann die Bombe noch nicht entschärfen, muss erst den Hinweis lesen und dann schicke ich euch den schnell per SMS zu. Und er kann halt wahnsinnig schnell tippen, deshalb wird das, oder deshalb funktioniert das auch. Und ja, dadurch können sozusagen verhindert werden, dass viele Menschen zu Schaden kommen, allerdings auf Kosten von Matsudas Leben. Und ja, das verarbeitet Miwako sozusagen noch tagtäglich in der aktuellen Story auch. Und ja, jetzt sind wir dann eben wieder in der Gegenwart, wo wir ja quasi den Flashback hatten. Und dann erzählt auch Shiratori eben Takagi die ganze Geschichte, weil er ja eben mit Sato aneinander geraten ist, wegen diesem blöden Missverständnis, was er nicht wusste. Und ja, Shiratori findet dann in seinem Auto ja, eine Bombe und ja, die explodiert auch, verletzt ihn schwer und er muss daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und ja, der Bombenanschläger sozusagen ist zurück, denn er hatte auch in Shiratoris Wagen ein Rätsel hinterlassen, um wo er sozusagen weitere Bomben ankündigt. Und ja, das ähnelt natürlich sehr dem eben schon geschilderten Fall mit Matsuda und ja, Megure und das ganze Polizeihauptquartier mit dem Hauptkommissar Matsumoto, die werden alle involviert und ja, sind sozusagen den Rätselversen auf der Spur, um eben die Bombe entsprechend zu entschärfen, zu finden. Die Detective Boys sind mit der Takagi auch ebenfalls unterwegs. Und ja, die Situation spitzt sich dann halt so zu, dass im Prinzip ein paar Fake-Bomben gefunden werden und aber auch eine echte Bombe im Tokyo Tower, wo dann Takagi und Conan entsprechend festsitzen und es entwickelt sich eine ähnliche Situation wie in der Geschichte von Matsuda, denn auch dort ist eine bestimmte Apparatur angebracht worden, eigentlich genau die gleiche, weil es ist genau der gleiche Bombenleger, der sich eben an der Polizei rächen möchte. Und deswegen, ja, haben wir sozusagen die gleiche Story nochmal. Nur dass Conan und Takagi eben in der Situation sind, 3 Sekunden vor Explodieren der Bombe im Tokyo Tower explodiert irgendwo anders oder kommt ein Hinweis auf eine andere Bombe, wo eben noch mehr Menschen zu Schade kommen können. Und ja, damit ist sozusagen das, ja, der Knackpunkt in Dead or Alive, wo sie in diesem Aufzug sind und ja, in der Zwickmühle sind. Nehmen Sie den Hinweis an und sterben Sie oder entschärfen Sie die erste Bombe und versuchen irgendwie anders die zweite Bombe zu finden? Das sind alles Fragen, die in diesem Kapitel dann noch geklärt werden. Und ja, ich würde sagen, das ist ein Fall, der auf jeden Fall, nicht weil er einer der spannendsten Fälle in Conan überhaupt ist, aber der gehört auf jeden Fall mit in diese Dead or Alive Selection, weil wir eben gerade durch die sich wiederholende Situation ja auch mehrere brenzliche und lebensbedrohliche Situationen haben. Und deswegen gibt es für mich hier keinen Zweifel, der muss hier auf jeden Fall mit rein und ja, gehört auf jeden Fall dazu, absolut richtig gewählt. Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ein Bombenfall, der auf jeden Fall in dieser Selection seinen Platz hat und auch insgesamt natürlich ein wirklich, wirklich guter Fall ist, der auch so einen hohen Wiedererkennungswert hat, wie wahrscheinlich kaum ein anderer Fall. Ist auf jeden Fall eine Top-Besetzung, hast es eben schon gut erläutert. Auch diese Szene im Fahrstuhl mit Takagi, die war schon sehr eindrucksvoll, aber auch mit Matsuda, wie er dann es noch schafft, dann schnell diese SMS zu tippen, aber selbst sein Leben lässt, hat mir sehr gut in dieses Setting Dead or Alive und auch waghalsige, riskante Fälle, hat in beides sehr gut reingepasst, wie ich finde. Und lebensbedrohlich, ja. Also auf jeden Fall seinen Platz hier zu Recht in dieser Selection und muss ich sagen, wahrscheinlich der bislang stärkste Fall von den drei. Ja, bisher nur Top-10-Fälle und hier auch zum Beispiel eine Stadt als Geisel ist zum Beispiel auch Gosho Aoyamas Lieblingsfall. Gefühlt jeder Detective Conan-Fan liebt diesen Fall und das zu Recht, denn er ist wirklich sehr, sehr toll und thematisch passt er 1A in diese Collection mit rein. Nach dem Fall bekommen wir eine weitere Story-Zusammenfassung, Nummer 2. Nämlich zu der stumm zurückgelassene Beweis, der Itakura-Fall, der Fall, an dem der Detective Conan Anime sehr, sehr lange Zeit als Cliffhanger gehangen hat, was auch ziemlich nötig ist als Story-Zusammenfassung mal wieder, denn diese Fälle greifen ja wirklich wie fast kein anderer Fall in Detective Conan nahtlos ineinander. Deswegen die Story-Zusammenfassung hier auch mal wieder sehr angebracht und sehr gut gelungen, wie gesagt, außer die Sprechblasen. Und da würde ich sagen, wir gehen auch schon mal weiter zum Fall selbst, nämlich der stumm zurückgelassene Beweis, Teil 3 bis 5 und Nicht-Kontakt zur schwarzen Organisation, Akte 4. Und bevor ich jetzt, den Fall werde ich euch vorstellen, näher in die Story-Zusammenfassung reingehe, gleich am Anfang etwas, was mir negativ aufgefallen ist, nämlich auf der ersten Seite Akte 4, Fall 1, Fall 8. Weißer Schnee, schwarze Schatten. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen bei EMA, denn Fall 8 war es im Band 87, Quatsch, Band 37, wo der Fall zuerst veröffentlicht wurde, da war das Fall 8. Hier ist irgendwas schiefgelaufen und das kann man jetzt auch nicht begründen mit von wegen, das war eine Farbseite, das war irgendwie schwierig. Nee, bei Akte 1, Fall 1 hat es ja auch geklappt. Das war auch eine Farbseite, genau wie hier, kein Fehler. Ja, Akte 4, Fall 1, Fall 8, weißer Schnee, schwarzer Schnee. Und wenn wir dann eine Seite umblättern, dann sehen wir wieder nur Fall 8 und das Fall 8 ist irgendwie ganz merkwürdig Katastrophe. Ja. rauskopiert, das ist abgeschnitten, das ist, also was da passiert ist, das ist eine Katastrophe, Ja, also Katastrophe ist, muss man so sagen. ja, das ist eine Sieht echt Katastrophe. übel aus, ja. Also da haben sie wirklich, das hätte ich in Paint so ausgeschnitten wahrscheinlich. Ja, so sieht's auch aus. Ausschneiden und einfügen. Das ist wirklich grausig und von Akte 4, Fall 1 auf dem Coverbild dann quasi auf der Doppelseite nichts mehr zu sehen. Ja, keine Ahnung, warum das hier so komplett schief gelaufen ist und bei dem alten Schloss noch komplett funktioniert hat. Immerhin ist hier das Problem mit der Druckerschwärze nicht. Aber ganz ehrlich, mit diesem Fall 1, Fall 8, da würde ich mir fast die Druckerschwärze zurückwünschen. Naja. Ja, das ist einfach nicht gut. Aber gehen wir doch mal zum eigentlichen Fall über. Ran und Colin treffen auf dem Nachhauseweg nach dem Itakura-Fall kurz auf Shuichi Akai, der ein bedeutungsschwangeres Gespräch mit Ran führt, bevor er dann in der Menschenmenge Tokios verschwindet. Colin macht sich so seine Gedanken und schleicht sich danach von der Detektei Mori zum Professor, wo er das Tagebuch von Itakura angucken will und das eben auch tut. Er entdeckt geheime Passagen im Tagebuch, die Itakuras Zusammenarbeit mit der Schwarzen Organisation detaillieren und seinen Kontakt, seine Aufgabe, seine Mission. Dann kommt Haibara dazu und zwingt die beiden so ein bisschen, ah, wir müssen gehen. Agatha gibt daraufhin Conan als Ausrede den Fußballgürtel, eine sehr signifikantes Gadget, das danach noch sehr viel Verwendung finden wird. Und sie machen sich auf den Weg in die Berge von Gunma, wo Itakura ein Ferienhaus hatte, wo sie eine E-Mail von der Schwarzen Organisation erhalten können, zwecks der Übergabe eines Programms, das Itakura für die Schwarze Organisation anfertigen sollte. Con und Professor Agasa fahren dahin. Con macht sich weiterhin seine Gedanken über den Inhalt des Tagebuchs. Und dort angekommen können sie die E-Mail aber nicht öffnen, denn sie ist passwortgeschützt und Conan gerät in ein Telefongespräch mit Wodka, wo er sich als Itakura ausgibt und eben ein Treffen mit Wodka zwecks der Übergabe vereinbart, was er natürlich will, um den Männern in Schwarz irgendwie auf die Schliche zu kommen, bevor die von Itakuras Tod aus den Nachrichten erfahren. Professor Agasa und Con machen sich auf den Weg zurück, geraten dabei an ein paar flüchtige Juwelendiebe. Aber letzten Endes kann Conan es doch schaffen, zu der Übergabe zu kommen, wo er in eine lebensbedrohliche, verzweifelte Situation gerät. Und na gut, er wird sie überleben, das müsst ihr nicht selber lesen, aber wie genau das alles abläuft, das müsst ihr schon selber lesen. Natürlich ist es jetzt vielleicht ein kleines bisschen undankbar, diesen Fall zu haben, nachdem wir gerade drei ziemliche Klassiker und Kracher der Detektiv-Conan-Geschichte gehabt haben. Trotzdem finde ich diesen Fall insgesamt sehr gut. Es ist jetzt weniger ein klassischer Conan-Fall, sondern eher mehr einer von diesen Thriller-Fällen, auch wenn wir das mit den Juwelendieben mittendrin haben, was aber fast eher nur so Nebensache ist. Und auch unter dem Aspekt verzweifelte Situationen, eben diese Situation von Conan am Ende im Schließfach, wie er sich da selbst einschließt und Gin und Wodka ganz nahe sind. Das ist so vom Thema verzweifelte Situation ohne Fluchtmöglichkeit. Auch wieder so eher ein Paradebeispiel meines Erfindens nach. Deswegen finde ich diesen Fall in dieser Collection auch relativ passend, ja. Nur eigentlich schon sehr passend. Ja, geht mir da eigentlich eher ähnlich wie in Heijis Situation. Klar, wir haben hier auch eine brenzliche Situation. Ja, und wenn man sich die Tatsache bedenkt, dass eigentlich Conan richtig Glück gehabt hat und wenn Jin da nicht im richtigen Moment sozusagen anders gehandelt hätte, dann wäre Conan auch gestorben, gehe ich mal stark von aus. Und ja, von daher eigentlich eine der brenzligsten Situationen, aber ist eben auch wieder nur so am Ende des Falles kurz aufgetreten. Und der ganze andere Hauptfall ist halt eher ja weniger brenzlig gehalten. Und ja, von daher ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, meine miterste Wahl von den Fällen, die hier mit reingehören müssten. Aber es ist natürlich auch keine falsche Wahl. Aber ja, also mir persönlich ist es eher so, sagen wir mal, ja, das ist, es ist okay, man kann es akzeptieren, dass er in dieser Selection mit drin ist, in dem Band mit drin ist. Aber ich fand ihn nicht so passend wie jetzt eine Stadt als Geisel oder das mit dem Schloss. Naja, aber mit den Juwelendieben im Auto ist auch relativ brenzlig, gerade auch wenn sie ihre Pistolen zücken. Aber da ist man irgendwie, also mir kam das so vor, als wäre die Situation nicht so brenzlig. Aber weil Conan so die ganze Zeit so, hat sich gar nicht dafür interessiert für diese Juwelendiebe, Nee, weil, es war auch so entspannt, ja so. genau, weil er irgendwie so dieses Grinsen im Gesicht hatte und sagte, naja gut, im Zweifel, der eine kriegt ja meine Betäubungspistole und der andere einen Ball, die schwarze Organisation ist jetzt viel wichtiger, deswegen habe ich das nicht so als Bedrohungssituation in diesem Auto wahrgenommen, wo natürlich das eine sehr gefährliche Situation ist, mit flüchtigen Juwelendieben in einem Auto zu sitzen, aber es kam einem irgendwie nicht so vor, weil dieser Schatten der Organisation das viel größere Übel ist, sage ich mal. Und Olli hat einen interessanten Punkt angesprochen, das ist sicherlich einer der Fälle, wo Conan ja, am stärksten, oder ich weiß nicht, ob es jetzt der Fall ist, wo Conan am meisten in Gefahr stand, von der Organisation entdeckt und getötet zu werden. Aber sicherlich ja, ein sehr, sehr gewagter Fall. Deswegen denke ich, er hat ja schon seine Daseinsberechtigung in diesem Band. Aber würde ich auch eher, gerade, Lasse hat es schon gesagt, wir hatten vorher diese Top-Fälle. Ja, hat das natürlich undankbar und schwer. Aber ich kann verstehen, warum er in dieser Selection drin ist, die keine Selection heißt im Deutschen. Ja, Collection, Edition, Selection, wir schwanken da auch immer hin und her, aber naja. Dead or Alive, Ausrufezeichen, die besten 10 heißt jedenfalls die nächsten Sonderseiten, wo eben jetzt nicht mehr Story-Zusammenfassung passiert, sondern uns, wie aus anderen Sonderbänden auch gewohnt, nochmal ein Einblick gegeben wird in andere Fälle, die ebenfalls mit dem Überthema des Sonderbandes, die da auch drunter fallen, aber eben nicht im Sonderband abgedruckt sind. Und in diesem Fall haben wir da eine Auswahl: Explosion im Express, Besuch von den Eltern, fatale Verwechslung, der Serienmörder von Osaka, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, die Liebe, der Strand und der Tod und der Weg des Drachen. Wir haben ja schon vorhin gesagt, so Fälle, die besser geeignet wären. Ich finde jetzt von diesen Fällen tatsächlich, dass ich für den Sonderband eigentlich nur der Serienmörder von Osaka anbieten würde. Aber unter der Definition, die ihr so gebracht habt, ist da ja auch im Prinzip nur zwei Seiten am Ende mal eine Situation mit Numabuchi und dem, was hier auch abgebildet ist, wie er Conan bzw. Ran fast ersticht. Da wäre der Weg des Drachen irgendwie die bessere Wahl gewesen, hätte ich jetzt gesagt, weil Conan halt einfach schon so schwer Ja, verletzt ist und tot oder lebendig. Gut, wir wissen alle, er wird da nicht sterben, aber das hätte ich jetzt als größere, bedrohlichere Situation wahrgenommen. Weil sich das auch über die Kapitel hinwegzieht, sage ich mal. Ähnlich wie bei Besuch von den Eltern, da ist er ja eigentlich auch die ganze Zeit in der Bredouille, sage ich mal, mit den unbekannten Leuten da und der eine mit der Pistole, der ihn immer bedroht und dann, das zieht sich halt über die Kapitel so hinweg und das finde ich hat dann eine größere Dead or Alive-Wirkung als wie dieses eine Panel dann am Ende. Genau, ja, so würde ich das auch sagen. Es ist einfach diese Dauer der Gefahr, die einfach bei manchen Fällen einfach größer ist. Wobei natürlich auch so ein Fall wie wenn Hiji an der Klippe hängt, ein sehr bedeutender, so eine bedeutende Gefahr ist, die natürlich auch existent ist. Aber ja, zum Beispiel Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, mit dieser Szene auf dem Dach, die hätte ich auch als sehr gefährlich eingestuft, sehr heikle Situation, aber das haben wir ja schon im Sonderband gehabt. Ich weiß nicht, wie das mit der Weg des Drachen ist, ob der auch mal in einem Sonderband abgedruckt worden ist, da bin ich mir jetzt unsicher. Ja, in der Sherry Edition, aber das spielt ja für die Japaner keine Ja, Rolle. stimmt. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall gewesen, den ich vielleicht eher noch in dieser Edition hier Selection hätte finden wollen. Aber naja gut, man hat ja jetzt so eine Auswahl, das kann man sich ja auch mal im Hinterkopf behalten, was noch so für Fälle möglich gewesen wären, weil ich finde, die Fälle, die hier genannt werden, die haben alle auch so einen Moment auf jeden Fall drin, um auch vielleicht eine Möglichkeit oder hätten auch die Chance gehabt, in dieser Selection abgedruckt zu werden. Der eine Fall wahrscheinlich mehr als der andere, aber ja. Ja, für mich persönlich ist eben dieses Label Dead or Alive bzw. verzweifelte Situation eher so, dass ich das als, dass ich diese Momente, wie zum Beispiel Heiji und Kazu an der Klippe, dass mir das im Prinzip eigentlich, das finde ich schon, reicht schon für diese Definition. Weil das auch eher mehr der Stil von Detective Conan ist, dass es öfter mal sowas gibt. Und deswegen fände ich das schon durchaus passend. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nur so meine Auffassung davon, wie ich an die Fallauswahl rangehen würde. Deswegen hat man ja im Gesprächsverlauf bisher gesehen, bin ich derjenige, der das tendenziell immer ein bisschen passender fand. Aber ja, das ist, kann man natürlich so oder so sehen, das stimmt schon. Aber hier, wie gesagt, auch alles gute Fälle, die abgedruckt sind, nochmal zum Erwähnen, dann dementsprechend auch mit Band und Kapitelnummern versehen. Das heißt, das soll ja auch dazu anregen, eben diese Fälle zu lesen. Das heißt, wenn man die Fälle vermisst hat, kann man ja zu seinen Bänden greifen, beziehungsweise die Bände vielleicht sogar gezielt kaufen. Ja, und dann hat die Sonderedition ja auch ihren Zweck erfüllt, sozusagen. Dann geht es weiter mit Akte 5. Die Detektei wird belagert. Wir machen einen ziemlich großen Sprung in der Bandzahl, denn der vorherige Fall eben, wie gesagt, Akte 4 war Band 37-38 und jetzt springen wir über zu Band 73-74. Masumi Sera ist frisch an die Teitan-Oberschule gekommen und macht sich an Sonoko und Ran ran, weil sie an Conn ran will und begibt sich deswegen zur Detektei Mori. Doch Conn ist gerade nicht da, der ist mit dem Detective Voice bei Professor Agasa. Das nervt Masumi und bevor sie gehen kann, wird sie aber eben in einen Fall verwickelt, wo drei Frauen dahin kommen und dann kommt noch ein Mann dazu, der eben alle Anwesenden als Geisel nimmt und verlangt, dass Kogoro Mori den Fall des Todes seiner Schwester untersucht und er sagt, eine von diesen drei Frauen ist die Täterin und im Verlauf des Falls wird per Handy heimlich durch das Treiben von Masumi Conn eben per Handy dazugeschaltet, der die Situation mithört und dann irgendwie versuchen muss, diese Geiselnahme irgendwie zu lösen, sodass nicht alle in die Luft fliegen, der Täter sich nicht selbst umbringt und der Täter, der Geiselnehmer, eben auch nicht die Täterin, die Mörderin seiner Schwester ermordet. Und dazu muss Conan, beziehungsweise dann auch Shinichi, relativ ans Äußerste gehen. Insgesamt ein Fall, der zwar auch relativ brenzlig ist, aber die vorherigen Fälle haben alle so ein bisschen mehr Event-Charakter gehabt, was eben Olli auch gesagt hat, mit man fühlt sich wie in einem Film. Das haben die anderen Fälle viel mehr, finde ich, dass man eben, das ist eben ein Event, das ist eher so filmmäßig und das hier fühlt sich so an wie eine Anime-Episode, beziehungsweise halt ein Fernsehmaterial. Und vergleichsweise, weil die vorherigen Fälle eben alle so gut waren und auch selbst der stumm zurückgelassene Beweisteil 3 bis 5 ja auch mit der schwarzen Organisation mehr einen Thrill hatten in der Sinne. Das hat dieser Fall eher ein bisschen weniger. Trotzdem natürlich ist das alles insgesamt. Eine Geiselnahme ist eine ziemlich verzweifelte Situation. Und eben, auch wenn sie jetzt nicht so imminent in Lebensgefahr stehen, wie eben über eine Klippe zu hängen oder mit einer Bombe im Fahrstuhl zu sitzen. Aber na gut, sie sitzen hier mit einer Bombe an einem Typen in einem Raum fest. Also ja, die Situation ist auch ein bisschen verzweifelter als jetzt zum Beispiel mit den Juwelen, die im Auto. Denn hier haben wir wirklich oftmals geschockte Gesichter von verschiedenen, die Leuten, die sagen, oh Gott, was passiert? Kann das gelingen? Und alles. Und deswegen finde ich, dass dieser Fall auch ziemlich gut in den Sonderband passt, auch wenn es jetzt insgesamt ein solider bis guter Fall ist, nur eigentlich schon gut, aber jetzt nicht sehr gut oder exzellent wie die vier Fälle vorher. Ja, also meiner Meinung nach ist der Fall sehr gut gewählt, weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Gefahrensituation in der Detektei mit dem Täter, der sich die Bomben umgeschnallt hat, die ist permanent da. Und ja, ich finde auch diese lebensbedrohliche Anspannung ist auch hier sehr gut zu spüren, denn wir haben halt auf der einen Seite diesen verrückten Täter, der eben damit droht, sich selbst in die Luft zu sprengen und die ganze Detektei gleich mit. Also die würden auch alle sterben und im Prinzip ist er ja besessen davon, eigentlich nur den Täter umzubringen, der seine Schwester getötet hat und dann sich selbst. Aber eben er ist die ganze Zeit so ja gereizt dadurch, dass er eben nicht weiß, wer das ist und es könnte jeder von den dreien da sein und dann muss auch Conan bzw. Shinichi ja eigentlich echt aufpassen, was er sagt, weil sobald der Geiselnehmer das irgendwie nur falsch interpretiert, was ja recht schnell vorkommen kann bei angespannten Menschen, dass er dann sozusagen nur mal irgendwie einen Satz irgendwie anregt und der Täter dann gleich sagt, alles klar, er ist es und zack, bumm, tot. Also da muss er natürlich auch aufpassen, wie er das Ganze so halt dreht, dass er nicht dann, ja, der Geiselnehmer halt nicht sofort durchdreht. Also fand ich schon, war eine, ja, sehr angespannte Situation in dem Moment und deswegen meiner Meinung nach gehört der Fall auf jeden Fall mit in diesen Sonderband rein und ja, war auf jeden Fall einer der, auch einer der besten Fälle aus dem Conan-Universum meiner Meinung nach. Ja, da würde ich mich tatsächlich ja, wieder mal Olli anschließen, wie bislang im Verlauf also unserer Einschätzungen auch. Olli hat das schon ziemlich gut begründet mit diesem dauernde Präsenz auch von der Polizei, die da wartet quasi, nur diesen Zugriff macht, jederzeit, jedes falsches Wort, jede falsche Bewegung und er weiß nicht, schießt oder jagt die Bombe hoch oder so. Diese Anspannung, diese Gefahr ist auf jeden Fall eine sehr brenzliche Situation und hier hat man es geschafft, die quasi den gesamten. Dass diese gesamten Kapitel aufrechtzuerhalten, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich bin sehr froh, dass man hier so einen weiten Sprung gemacht hat, zu so einem Band, der so weit hinten liegt. Also der Fall stammt ja aus einem neueren Band. Man hätte ja auch noch einige mehr gehabt in den 20er, 30er, 40ern, die sich vielleicht hätten auch angeboten. Ich bin sehr froh, dass man diesen relativ aktuellen Fall genommen hat und ihn hier mit in diesen Sonderband reingenommen hat. Mir gefällt er auch wirklich unglaublich gut. Und das hat so gesagt, für ihn war das nur so ein guter, solider Fall. Ich muss sagen, ich sehe das schon deutlich besser. Und für mich hat er auch schon einen Stellenwert, einfach vielleicht auch, weil ich Massimo Serra sehr gern mag, einen sehr hohen Stellenwert, muss ich sagen, jetzt schon. Vielleicht nicht ganz so Kult wie die ersten drei, vier Kapitel, aber der hat auf jeden Fall auch schon sehr gutes Potenzial und das hat er sehr gut genutzt. Dann weiteres Potenzial für vielleicht Dead or Alive 2 sehen wir abgedruckt auf den nächsten Seiten, nämlich Dead or Alive, die besten Szenen Teil 2, mit der Überschrift: Gefahr bedeutet nicht nur, dass es um Leben oder Tod gehen, Leben und Tod gehen muss. Manchmal droht auch Connors Identität aufzufliegen, wo dann Fälle gelistet werden, die bis auf einen nichts mit der Identität zu tun hat. Naja, jedenfalls hier wird nochmal kurz angerissen: Bombenstimmung, Mord in New York, Hedja Turin in Lebensgefahr, direkte Konfrontation zweier Mysterien in einer Vollmondnacht, Black Impact, die Schweizer Organisation in greifbarer Nähe, was ich wirklich wissen will, was ich immer noch irgendwie eine blöde Eindeutschung finde von diesem Fall, Zusammenstoß von Rot und Schwarz, speziell eben der Teil, wo Shinichi Akai stirbt und endgültig, er kommt noch nicht wieder, und die Geschichte vom Affen und dem Bambusrechen, was vieles Fälle sind, die auch in japanischen Special Editions schon abgedruckt wurden, eben natürlich der Special Black Edition, den Waldteufel hatten wir jetzt zum Beispiel in der, hatten wir jetzt nur in der deutschen Shinichi Returns, aber immerhin, und dann eben noch so zwei kleinere Fälle, Hedja Turin Lebensgefahr, der sich qua Titel ziemlich gut angeboten hätte für die Selection vielleicht. Auch eher als der Fall, zu dem wir jetzt kommen vielleicht. Aber naja, müssen wir mal sehen. Und irgendwie, ja, die Geschichte von dem Affen und dem Bambusrechen, das ist nach meiner Definition, wie ich das so sehe, würde das reinpassen, theoretisch, mit am Ende kommt da noch einmal der Messerstecher und ran muss den konfrontieren. Aber das finde ich jetzt wirklich trotzdem keine brenzliche Situation insgesamt irgendwie. Naja, aber gut, ist er hier mit drin. Ja, es wird ja in der Beschreibung auch nochmal angesprochen, wird sie selbst in Lebensgefahr auf Karate verzichten, so. Ja, würde das aber so sehen wie du tendenziell in diesem Fall. Man hat die Seite hier noch voll gekriegt, also von daher. Ja, Waldteufelfall. Es ist, wie man sehen muss, ist die Situation verzweifelt da mit Shinichi in Amnesie und wenn das nicht rechtzeitig ist, verwandelt er sich wieder zu Conan und sein Geheimnis fliegt auf und irgendwie ja, das. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als verzweifelt, Lebensgefahr ist natürlich nicht. Und jetzt in dieselbe Art verzweifelt wie das, was wir bisher gesehen haben, jetzt auch nicht unbedingt. Ja, naja. Ach, aber ist wie gesagt ja auch nur auf einer Sonderseite mal kurz angerissen. Nicht nur angerissen, sondern vollständig abgedruckt ist auch Akte 6, die letzte Akte in diesem Band und auch tatsächlich die kürzeste mit nur drei Kapiteln. Denn es geht um den Lieferservice Süß und Kalt und was der so ausliefert, das erzählt uns jetzt Olli. Ja, wir beginnen im Prinzip ganz harmlos mit den Detective Boys beim Fußballspielen. Und ja, dort begegnen sie dem Captain, nicht einer Person, sondern das ist eine Katze, die wohl öfter mal das Café Poirot besucht. Also da dann eben vor der Haustür sozusagen sich mal aufhält und dann so ein bisschen von den Angestellten, ja, was Kleines bekommt oder so halt. Und ja, Conan kennt diese Katze halt, erzählt das dann halt so ein bisschen. Und die Tierliebe Ei hält sie dann halt erstmal im Arm und dann plötzlich, ja, springt die Katze aber woanders hin. Und weil Ei so einen schönen Strickpulli trägt, hat sich eine Kralle von der Katze in diesem einen Faden des Pullovers irgendwie verfangen. Und ja, jetzt hat sie da sozusagen, ja, kann man der Katze recht einfach folgen, weil sie eben diesen Faden da an der Pfote trägt. Und das machen die Detective Boys auch, denn die Katze rennt in einen Kühlwagen, halt eben von diesem besagten Lieferservice, der eben, ja, kalte, gekühlte Sachen ausliefert, wie Torte und Eis und eben, ja, wie also Kühllaster, ne, kennt man ja. Und um halt diesen Captain zu retten, damit er nicht erfriert, springen die Detective Boys da hinterher. Und dann kriegen das aber die Ausliefsfahrer nicht mit und machen die Tür zu und ja, fahren dann sozusagen erstmal los. Und ja, es kommt, wie es dann so kommen muss. Dieser Faden verfängt sich dann im Gebüsch und Eispullover wird sozusagen ja aufgeribbelt, wie das, wenn man das halt so kennt. Vielleicht haben das einige schon mal mit so einem Faden irgendwie gemacht, wenn man mal früher was gehäkelt hat oder so. Jedenfalls löst sich dieser Pullover komplett in Wohlgefallen auf und plötzlich steht Ei in diesem kalten Kühlwagen nur noch in ihrer Unterwäsche da und ja, das ist natürlich keine so schöne Situation und sie will natürlich in so einer peinlichen Erscheinung auch nicht unbedingt vor diese beiden Männer da treten. Und ja, dann gehen sie sozusagen nicht raus, als die Männer das nächste Mal den, ja, Wagen öffnen und Conan bekommt dann so ein bisschen mit, wie sie irgendwie ein bisschen verdächtig reden. Ja, wir brauchen unbedingt Zeugen und es kommt alles so ein bisschen merkwürdig rüber. Und ja, dann sehen sie sich so ein bisschen in dem Lieferwagen um und ja, finden da dann plötzlich eine Leiche und deswegen, ja, können sie jetzt quasi nicht auch nicht rausgehen. Ei hat zwar von Mitsuhiko seine Jacke bekommen und wäre jetzt bereit rauszugehen, aber Conan sagt jetzt, nee, wir können jetzt hier nicht raus, weil wir haben diese Leiche hier und das sind halt zwei Verbrecher und ja, sie haben jetzt sozusagen das Problem, wenn die beiden Verbrecher sie eben auch in diesem Kühllaster finden, dann bringen die die auch ohne zu zögern um, weil die eben auch schlimme Verbrecher sind und sowieso kein Erbarmen kennen. Und ja, dann haben sie jetzt sozusagen das Problem, sie können auch nicht groß die Polizei rufen, weil dummerweise ist der Akku von den Handys leer. Es reicht zwar noch gerade so für einen Anruf, dann ist der Saft aber auch leer. Und ja, dann haben sie sozusagen jetzt dann das Problem, sie versuchen dann mit Hilfe von den Gegenständen, die sie so bei sich tragen, so Allerweltsgegenstände wie eine Büroklammer oder ein Ohrstäbchen, versuchen sie dann mit Hilfe des Captains, den sie irgendwie durch die Tür schleusen können, eine Nachricht zu übermitteln. Aber sie konnten das natürlich nur auf so einem Lieferbon ganz grob beschreiben. Ob das wirklich hilft, sie aus der Situation zu befreien, ist auch noch fraglich. Und ja, die andere Situation ist dann eben halt, entweder finden sie die Männer und sie sterben oder halt das Problem, sie erfrieren, weil eben in dem Kühllaster ist es nach wie vor kalt und Mitsuhiko hat ja seine Jacke an Ei abgegeben und deswegen hat er auch schon Symptome von, ja, Erfrierungen, sage ich mal. Und ja, auch die anderen Kinder werden das nicht so lange aushalten in so einem Kühllaster. Ist ja immer unter 0 Grad da drinne. Ich weiß nicht genau, wie kalt, aber ja, ist dann sozusagen eine sehr brenzliche Situation und sehr fraglich, wie die Kinder das überleben. Also sie werden es ja überleben, wir kennen ja die Geschichte. Aber trotzdem, ja, finde ich, haben wir hier auch eine, ja, recht angespannte und doch, ja, lebensbedrohliche Situation innerhalb von, ja, mehreren Varianten eben gleich, eben weil entweder die Männer sie entdecken, wie in dem ersten Fall mit dem Schloss, und sie werden direkt umgebracht, oder sie sterben den grausamen Erfrierungstod. Also ist schon eine sehr brenzliche Situation, in der sie da geraten sind, und von daher, ja, kann man diesen Fall, denke ich mal, auch in dieser Selection abdrucken, und ja, also ich fand ihn passend gewählt. Ja, also ich würde mich anschließen. Also ich kann verstehen, warum man den Fall genommen hat, weil er passt hier rein. Man hat diese lebensbedrohliche Situation in diesem Kühlwagen. Einmal durch die Erfrierung, einmal, dass wenn man entdeckt wird, vielleicht umgebracht wird von den Tätern. Allerdings ist es meiner Meinung nach der schlechteste Fall in diesem Sonderband. Und ich glaube auch, man hätte vielleicht auch eine bessere Alternative finden können, wie zum Beispiel der Weg des Drachen. Den ich hier vielleicht ein bisschen besser gefunden hätte. Ansonsten hier hat man halt wieder diese lebensbedrohliche Situation, die lange andauert, aber hier hätte ich, ja, aber das hat es für mich nicht besser gemacht, als vorher in den Fällen. Deswegen, ja, bin ich da eher zwiegespalten. Ist halt der schlechteste, vielleicht auch, weil es ein Drei-Kapitel-Fall ist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Wie gesagt, kann verstehen, dass er reingenommen worden ist, aber bin damit nicht ganz glücklich. Naja, zum Beispiel der angesprochene Hegiatorie in Lebensgefahr ist auch nur ein Drei-Kapitel-Fall. Und den fände ich jetzt nicht so schwach wie den hier. Also der Fall ist, also würde ich auch sagen, ist der schwächste Fall des Bandes. Was auch daran liegt, dass alle anderen so stark sind, weil insgesamt finde ich diesen Fall nicht schlecht. Das nicht, er ist solide. In Ordnung ist er. Halt, aber insgesamt dieser Collection von so starken Fällen und eben drei absoluten Klassikern fällt er natürlich ab. Und naja, ich persönlich mag diesen Fall nicht so sehr, weil ich finde ihn irgendwie blöd mit dieser ganze Gag mit Halberers Pullover und dass die Unterwäsche da ist mit dem sechsjährigen Mädchen. Also, da will ich will jetzt nicht gleich die irgendwie Pedokeule schwingen, das natürlich, das auf keinen Fall. Das machen ja manche Leute für Mangaka, aber das. Nee, nee, also ich verstehe schon den Gag und so, aber warum trägt Halbera einen Pullover ohne Hose? Also einfach nur einen langen Pullover, der ihr nicht mal bis zu den Knöcheln reicht, trägt sie. Warum? Ja, das habe ich auch nie verstanden, so, weil, ja, es ist ja trotzdem nur ein Pullover, ne? Also es ist nicht mal irgendwie ein Rock Ja. oder so, oder was halt, ja, den Unterleib sozusagen bedeckt, und es wird schon etwas kühler sein an dem Tag, ne? Also. Ja, dann haben ja alle Jacken an und Pullis. Also. Ja, also nur den Pullover als Kleid zu tragen, habe ich nie so wirkt. Das ist halt nur für den Gag. Da ist halt, okay, wie mache ich das? Und dafür lohnt sich es irgendwie nicht. Also ich finde den Gag irgendwie, ha, Halber sitzt seine Unterwäsche rum, auch wenn es einen ganz niedlichen Moment mit Mitsuhiko deswegen gibt. Ja, ach, irgendwie. Deswegen, ich fand ich den Fall persönlich immer so ein bisschen, wenn man jetzt dieses persönlich ein bisschen ausklammert, dann muss man sagen, ist der Fall schon in Ordnung. Und Bourbon kommt hier ziemlich cool rüber. Insgesamt. Der hat viele Panels, wo er sehr cool aussehen darf. Das ist auch schön. Subaru darf ein bisschen klug sein. Ja. Ja, ach, ne? Wie gesagt, ich hätte, also ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen der Fälle nehmen müsste, die vorher aufgeführt wurden, ich hätte dann halt Hegiatori in Lebensgefahr zum Beispiel in den Band reingenommen. Ist auch ein Drei-Kapitel-Fall. 1 zu 1, okay. Hab mal wieder Heiji und Kasua zum zweiten Mal im Band. Aber naja. Wäre ich wahrscheinlich mit dir gegangen. Das wäre für sich, wäre immer noch, wenn man gesagt hat, okay, wir haben nicht mehr genug Platz, wir können noch einen Drei-Kapitel-Fall nehmen, dann hätte ich den wahrscheinlich auch eher den genommen. Vielleicht wollten sie aber auch Bourbon und Subaru noch irgendwie reinpacken. Die sind ja auch auf dem Cover Naja, drauf. Akai ist auf dem Cover und der hat ja jetzt, glaube ich, keinen Auftritt in der Collection, oder? Habe ich da noch gut am Ja, Ende von. also am Ja, am Anfang Ende von von Dingsbums. Ja, dem. gut, naja. Ja, stimmt, Naja, richtig, na. ja. Ja, Shuichi Akai hat man sowieso drin, aber Bourbon jetzt, der ja sehr beliebt ist und auch wie gesagt, kam 2017 raus, da war Film 22 noch nicht, aber trotzdem, ja, vermutlich wollte man einfach moderneren Silent Bourbon noch irgendwie drin Bisschen haben. Clickbait machen mit Tja. Toru und Shuichi Akai. Ja, und dementsprechend geht auch die letzte eine Sonderseite haben wir noch, Dead or Alive, die besten 10 Teil 3. Nämlich mit lebensgefährlicher Auseinandersetzung zwischen der schwarzen Organisation Connors Verbündeten, die Schlüsselperson ist Bourbon, wo wir als Übersicht nochmal bekommen, das Nocturne Detektive, Mystery Train und die Scharlachrote Serie. Ja, das Nocturne Detektive vielleicht noch am ehesten, aber sonst der Rest Special Black Edition 3 und so brenzlig lebensbedrohlich fand ich jetzt insgesamt den Mystery Train und die Scharlachrote Serie nicht. Auch wenn Bourbon da am Ende die Pistole hochhält und auch wenn Jody und Campbell im Auto verfolgt werden, ja, das fände ich jetzt nicht lebensbedrohlich und ist schon abgedeckt. Das Nocturne Detektive, nach meinem Verhältnis, ja, hätte man ruhig reinnehmen können, aber ich finde das jetzt nicht so lebensbedrohlich wie das, wie der, insgesamt das, was im Band ist. Deswegen, dass die drei jetzt vielleicht nicht mit drin sind, ist okay. Wie gesagt, Special Black Edition 3 sonst zulegen. Und dann haben wir keine Werbung, kein sonst nichts mehr. Nach dieser Dead or Alive Teil 3 kommen wir zur letzten Seite Stop. Zumindest zu einer Hälfte, die übliche Stopp-Nachricht, dass man den Manga gerade falsch liest. Und darunter befindet sich auf der anderen Hälfte der Seite das Impressum, diesmal ganz am Ende. Detective Conan Dead or Alive, da auch endgültig, da habe ich tatsächlich nachgeguckt. Ich dachte irgendwie, vielleicht ist es auf dem Cover nicht richtig, aber nein, auch das Impressum gibt den Namen als Dead or Alive. Aus dem Japanischen von Joseph Schanel und Cordelia Suzuki. Cordelia Suzuki kennt man vielleicht aus den Impressen von Band 95 und den Detective Conan Weeklies. Die ist dann immer für Joseph Schanel eingesprungen, wenn er nicht konnte oder Urlaub hatte oder so. Und also in diesem Sonderband schätze ich mal, hat sie die Extra-Seiten übersetzt. Und dann vermutlich auch die Personenbeschreibung und so, weil alle anderen Fälle hat ja Joseph Schanel damals für die Bände übersetzt. Originaltitel Metante Conan Dead or Alive Selection. Weiß ich nicht, warum man jetzt das gewählt hat, anstatt Zettai Setsume Selection, weil so heißt sie im Japanischen. So wird sie auch bei Shogakukan und Amazon im Shop gelistet. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie Probleme für Egmont Manga gibt am Endeffekt, aber wir hoffen es mal nicht. Genau, Originalausgabe 2017, deutschsprachige Ausgabe 2019 von Egmont Manga, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, erste Auflage, Gestaltung Claudia V. Villhauer und MOX oder MOX, Koordination Manuela Rudolph, printed in the EU und dann noch ein Hinweis auf den Egmont Shop und wer die Egmont Verlagsgruppen sind und all das Schöne, was immer zu einem Impressum so dazugehört. Ja, ist jetzt vielleicht für die Leute nicht so relevant, weil viele sich vielleicht nicht das Impressum unbedingt durchlesen, aber mir persönlich ist diese letzte Seite zu voll geraten. Also ich finde, ja, ich finde, das Impressum hebt sich eigentlich kaum von den anderen Sachen ab. Das wirkt alles so ein bisschen gequetscht oder so, so nach dem Motto, oh, wir müssen das alles auf eine Seite packen, schön komprimiert und so. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen Abhilfe schaffen können. Wir haben ja so am Anfang irgendwie, glaube ich, hatten wir mal so eine relativ leere Seite oder zwischendurch mal oder so vielleicht. Da hätte man vielleicht noch irgendwie was, irgendwie Abhilfe schaffen können oder so. Aber stört vielleicht auch nur die Leute, die halt Interesse am Impressum haben. Also sonst guckt da, glaube ich, keiner hin. Wir tun es dafür umso genauer. Für euch und für uns und für Egmont muss ja auch irgendjemand Fehler bemerken. Wenn nicht wir, wer sonst? Genau, und wenn nicht wir, wenn sonst, sollten jetzt in diesem Podcast zusammenfassen, wie uns der Band insgesamt gefallen hat. Ich mache einfach mal den Anfang und ich muss sagen, Dead or Alive ist, nachdem ich ja die Double Face Edition eher schwach fand und da eher nur so verhaltene Kaufempfehlungen ausgesprochen habe, muss ich sagen, dass Dead or Alive ein sehr, sehr starker Sonderband ist. Jetzt mal, wenn wir das Thema ausklammern, insgesamt fünf sehr starke Fälle und einer, der nur okay ist. Und darunter eben drei absolute Klassiker, die jetzt nicht unbedingt man schon so oft in anderen Sonderbänden, deutschen Sonderbänden gesehen hat. Und auch wenn man das Thema betrachtet, ich persönlich finde, dass alle Bände, dass alle Fälle ziemlich gut zum Thema passen, verzweifelte Situation, habe ich ja bisher auch schon betont. Und meiner Meinung nach ist dieser Band insgesamt für Conan-Fans eine eindeutige Kaufempfehlung, weil hier folgt einfach Schlag auf Schlag, Highlight auf Highlight und deswegen kann ich diesen Sonderband nur empfehlen. Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ging mir auch so, also Top-Fälle drin enthalten. Ob das jetzt unbedingt auf dieses Thema Dead or Alive, verzweifelte Situation oder brenzlige Fälle oder was auch immer passt. Es ist einfach ein guter Sonderband, wenn man sich da jetzt nicht so an dem Titel festhalten möchte. Auf jeden Fall Top-Fälle drin. Lohnt sich auf jeden Fall, die mal gelesen zu haben. Ja, wer sie noch nicht als Manga hat oder auch einfach nur als so ein kompaktes Ding, macht Spaß, die Fälle zu lesen. Und kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen. Lasse hat schon gesagt, 5 von 6 sind sehr starke Fälle. Lohnt sich auf jeden Fall. Die 6 € kann man, denke ich, guten Gewissens investieren. Ja, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Absolute Kaufempfehlung für euch an diesen Sonderband. Ich finde, in diesem Sonderband passt eigentlich alles zusammen, weil es alles aufeinander irgendwie aufbaut und halt nicht nur die Fälle an sich, die wir gerade besprochen haben, sind top, der eine mehr, der andere weniger. Das ist auch mal so ein bisschen persönlich Geschmackssache. Aber ansonsten, ja, hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Auch die Zusammenfassung, die halt wirklich kurz und knapp die genau vorher anknüpfenden Fälle zusammenfassen, sodass man einen sehr guten Einstieg in den Fall danach hat. Und eben auch die, wie haben sie es genannt, Best-of-Liste, also mit diesen anderen Kapiteln, die eben auch eventuell in dem Fall hätten abgedruckt sein können. Sind auf jeden Fall, finde ich, sehr gut gelungen, weil es auf jeden Fall ja immer wieder eine Leseempfehlung auch ist, wenn man so viele verschiedene Fälle vorgestellt bekommt und dann so, ach ja, da gab es noch den Fall, oh, den könnte ich mal wieder lesen. Also ging mir auf jeden Fall so, dass ich dachte, hey, den Fall lese ich jetzt gleich als nächstes und von daher hat alles gepasst. Wir kriegen diese tolle Zusammenstellung für den Sonderbandpreis von 6 €, also günstiger als einen normalen Band und wir haben hier wirklich sehr viele Lesestunden und deswegen ja ein absolutes Muss, so würde ich sagen, für jeden Sonderband-Fan und auch sonst kann man da getrost zuschlagen. Genau, das war unsere Besprechung zu Detective Conan: Dead or Alive. Insgesamt ziehen wir ein extrem positives Fazit, was natürlich sehr, sehr schön ist für alle Conan-Fans. Wie gesagt, unsere Meinung zuschlagen bei 6 € Standardpreis, 50 Cent weniger als im normalen Band, kann man vermutlich auch nicht viel falsch machen. Und das war's dann auch für heute mit diesem 123. Themenpodcast. Ich verweise nochmal auf unsere Internetpräsenz, natürlich unsere drei Projektseiten connews.org, connwiki.org und connforum.org. Auf Social Media könnt ihr uns finden, youtube.com/connews, facebook.com/connews, twitter.com/connews. Ihr könnt unserem, falls ihr Diskussionen in eher einer Chat-Umgebung als einer Forum-Umgebung erleben wollt, dann könnt ihr auf unseren Discord-Server beitreten, connews.org/discord, für einen schnellen Weg dahin. Und über eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel über unseren Amazon Affiliate-Link einkauft. Das bringt uns eine Kleinigkeit, um unsere Serverkosten zu decken und verursacht euch bei eurem Einkauf keine Mehrkosten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Jo, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag.